Hater, wie der letzte Bude, jetzt fließt Blut in Hamburg, denn ich komm und sorge für Blutbäder. Keine Stadt ist harmloser als Hamburg, doch Mainz steht für Gunshots und Crime, so wie Frankfurt am Main. Guck mal, Hamburg ist eigentlich ne chillige Stadt, chillige Atmosphäre, Philipp Lanz und Bitches im Club. Doch ich komm mit der silbernen Klack in der Wildlederjacke und dein Body hat mehr Löcher als ein Minigolfplatz. Killer, Kid, jetzt sind die Gangster am Reden, ich komm mit Benz und die Ladies geben Standing Ovations. Wo ist dein Bentley, du Esel? Ich Stalingrad und ich verkauf ihn an die Mafia in Stalingrad. Ich trage eine Platinum-Kette, Kid, dein Rap ist nichts für Männer wie eine Damen-Toilette. Kollege, mieses Klitschen, sieh dich an, du holst deine Verwandtschaft, weil man dir sagt, du siehst mich nicht. Mein Handy klingelt, es ist deine Mom, sie findet mich süß und denkt nur ans Lutschen wie Maggie Simpson. Und du trägst Hotpants, sag mal danke, denn ohne das Battle würde niemand Johnny der Don kennen. Das ist dir too much Gangster, dann ruf doch die Cops, ich hab den G im Blut, so wie Snoop Doggy Dogg. Ich trage Louis Vuitton-Sweater und Eisdorf-Rings, Kollege und Sunny Takeover 2005. Was, Kontergan-Kind, überleg mal, was du sagst, du Bitch. Bedanke dich lieber bei mir dafür, dass du mal Feedback kriegst. Ey, guck, ich lass dich von meinem Fame profitieren, vom Fame des King. Und du Bengel, willst noch frech sein zu mir? Nee, Mann. Und lass mal B oder raus, Kid. Was glaubst du, wer du bist, dass du solche Namen überhaupt aussprichst? Ey, du bist nur ein durchschnittlicher Rapper, nicht schlecht, aber nichts Besonderes, einfach durchschnittlich wie Messer. Kid, probier es mal mit Flow-Variationen. Es wird monoton, wenn man jede Line gleich betont. Und in fast jeder Line war ein Zweckreim drin. Sowas reicht gegen Stone-Noob, aber nicht gegen den Messer King. Das ist dir too much Gangster, dann ruf doch die Cops. Ich hab den G im Blut, so wie Snoop Doggy Dogg. Ich trage Louis Vuitton Sweater und Eisdorf Drinks, Kollege und Sunny Takeover 2005. 2005, Takeover.